Nachdem der Teufelspakt endlich geschlossen und mit Blut besiegelt ist, beginnt das abenteuerliche Leben des Dr. Faust. Nicht nur, dass sich der Geist mit vielen Künsten und Gaukeleien präsentiert, mit seinem Herrn über Himmel und Hölle diskutiert, er verwandelt sich auch in ein Pferd und begleitet den Faust durch etliche Königreiche und Fürstentümer. Überall aber, ob in Rom, Frankreich oder Deutschland, wurde Faust bewundert und viele stellten schwierige Fragen an ihn. Zu Eisleben ist ein Komet gesehen worden, der wunderlich groß war. Da fragten etliche seiner guten Freunde Dr. Faustum, wie das zuginge. Antwortet er ihnen und sagt: Es geschieht oft, dass sich der Mond am Himmel verwandelt und die Sonne unterhalb der Erde ist. Wenn dann der Mond nahe hinzukommt, ist die Sonne zu kräftig und stark, dass sie dem Mond seinen Schein nimmt und er ganz rot wird. Wenn nun der Mond wiederum in die Hölle steigt, verwandelt er sich in allerlei Farben und springt ein Prodigium vom Höchsten daraus, wird alsdann ein Komet. Und sind der Figuren und Bedeutungen, so Gott verhängt, gar mancherlei. Einmal bringt es Aufruhr, Krieg oder Sterben ins Reich, wie Pestilenz, jähen Tod und andere Seuchen, wie dem Wassergüsse, Wolkenbrüche, Brunst, Teuerung und dergleichen. Durch solche Zusammenfügungen und Verwandlungen des Mondes und der Sonne entsteht ein Monstrum wie ein Komet, da denn die bösen Geister, so um das Verhängnis Gottes wissen, mit ihren Instrumenten gerüstet sind. Dieser Stern ist gleich wie ein Hurenkind unter den anderen. Und seine Eltern sind, wie oben gemeldet, Sol et Luna.